Szenen ist fantastisch. Schreib mir die Zeit dieser Nacht, du bist so erotisch. Ich seh und seh immer mehr, die Liebe. Ich fühl und fühl immer mehr, die Freiheit. An deiner Seite zu sein ist neurotisch. Es ist so, wie ich es will, einfach so galaktisch. Sein. Du weißt und weißt immer mehr, ich bin es. Mit meinen Fragen zu sehen ist fantastisch. Schenk dir den Mut dieser Nacht, ich bin so erotisch. Du siehst und siehst immer mehr, die Liebe. Du fühlst und fühlst immer mehr, die Freiheit. An meiner Seite zu sein ist neurotisch. Es ist so, wie du es willst. Einfach sogar galaktisch.